1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch herzlich. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Mittwochnacht, freie Themennacht, offene Sendung. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50, die kostenfreie Nummer. Oder ihr mailt domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht ist 30 Jahre alt und heißt Angelika. Schönen guten Morgen, Angelika. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Angelika, um was geht's bei dir? Mir geht es um ein heiteres Thema. Und zwar war ich vor ca. 14 Tagen beim Arzt und die haben bei mir Krebs festgestellt. Ja. Und ja, das war eigentlich ganz Was für ein Krebs? Ja, das weiß ich halt aber auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich einen 20 cm großen Tumor im Bauchraum habe. Also etwas größer wie ein Handball. Etwas größer und, wie ein Handball? Ja, 20 genau. Zentimeter Durchmesser. Ja, genau. So sagte mir das der Professor, der hatte mir das so erklärt. Und ich war eigentlich seit 2 Jahren bei keinem Arzt mehr und auf einmal hatte ich so Brustschmerzen, habe ich gesagt, es geht vielleicht vom Herz oder so, weil ich halt sehr viel Stress gehabt habe. Hast du auch bemerkt, dass der Bauch dicker geworden ist? Das muss doch sichtbar sogar sein, wenn der so groß ist. Ja, also man merkt halt schon, also man sieht schon eine Wölbung raus. Mhm. Ja, ich habe halt nur gedacht, ich habe halt so viel abgenommen, habe das eigentlich auch immer recht gut heißen lassen und auch meine Freunde haben mir gesagt, Mensch, du nimmst ja alles weiter ab, wie machst du das? Und so, ist ja ganz normal halt. Ja, aber wenn man abnimmt, dann hat man doch nicht so eine Wölbung auf dem Bauch. Ja, das ist mir halt, also ich war halt immer ein bisschen kräftiger. Ja. Und mir ist das eigentlich erst aufgefallen, wo ich so überall abgenommen habe, nur halt am Bauch nicht. Und ich hatte auch immer sämtliche Beschwerden, das heißt immer Schwindelanfälle, der Kreislauf hat immer abgebaut. Mhm. Und dann auf einmal halt auch immer so ein Druck auf der Brust. Und dann bin ich halt mal zum Arzt. Wie gesagt, ich war seit 2 Jahren bei keinem Arzt mehr. Ja. Und dann habe ich dem halt die Sachen geschildert. Der hat dann Ultraschall gemacht, auch komplett. Und dann sagte mein Arzt zu mir, da ist verändertes Gewebe, das muss sofort untersucht werden. Mhm. Dann wurde ich in die Radiologie geschickt zum CT, dann wurde ein CT gemacht und die haben halt den Tumor festgestellt von 20 cm schon, haben aber gesagt, dass das halt vom Unterleib rauskäme, also halt Gebärmutter und Eierstöcken. Mhm. Und daraufhin habe ich dann halt schon den ersten Schock verarbeiten müssen, weil ich bin gerade mal 30 und noch keine Kinder. Sage ich mal, und da habe ich mich schon mit der Totaloperation abgefunden und auch, dass ich halt mir das Tasen auf der Milz habe. Das und, hat man auch festgestellt. Genau, und dann war ich gestern vor einer Woche war ich im Klinikum und hatte auch schon die Einweisung, die haben mich dann nochmal komplett untersucht und die haben halt dann rausgefunden, dass der Tumor halt nicht vom Unterleib hoch wächst, sondern von oben nach unten wächst. Das heißt also, der Tumor, der hat jetzt schon den Darm befallen. Es wird bei der Operation was vom Darm weggenommen. Mhm. Es wird die Milz komplett entfernt und die Gebärmutter geht halt auch mit raus. Wann ist diese Operation geplant? Am 16., jetzt 16.12. muss ich ins Krankenhaus und am 17. werde ich operiert. Das ist nächste Woche? Das ist nächste Woche, ja. Das ist nächste Woche. Über Weihnachten bin ich weg und über Neujahr. Also es gibt halt einen großen Bauchschnitt. Ja. Man weiß halt nicht, wie es ausfallen wird, ob gut oder bösartig. Wenn es halt bösartig wäre, hat der Professor gesagt, käme halt noch eine Menge auf mich zu. Hm. Und also, ja, das ist eigentlich... Das ist natürlich ein Hammer und ein Schock, wenn man so etwas dann gesagt bekommt und vor allen Dingen auch noch, wenn man so jung ist, wenn man 30 Jahre erst alt ist. Genau so. Also ich habe auch gesagt, ich komme damit nicht zurecht und auch meine Freunde. Ich habe halt selbst einen großen Freundeskreis. Hm. Bist du in der Beziehung auch im Moment? Nein, momentan nicht. Ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht und er weiß zwar nicht warum, aber weil ich auch nicht weiß, wie es ausgeht und ich ihm das halt gerne ersparen möchte. Moment mal, du hast doch nicht mit ihm Schluss gemacht, nachdem du die Diagnose bekommen hattest? Doch. Doch? Mhm. Wie lange warst du denn mit deinem Freund zusammen? Noch gar nicht lang. Also ich habe jetzt meinen neuen Job angefangen. Also wie lange waren wir zusammen? Ich glaube 8 Wochen oder 9 Wochen waren es. Ach so. Und du hast wirklich, obwohl du verliebt warst und bist... Ja. Hast du aufgehört, nur weil du ihm das nicht zumuten möchtest? Ja, genau. Ich habe ihm halt keinen genauen Grund gesagt. Ich habe halt nur gesagt, dass ich halt noch nicht so weit wäre, weil ich gerade meine Scheidung hinter mir habe. Hm. Nach 12 Jahren Ehe. Und naja gut, er hat es dann erstmal so hingenommen. Er hat nur gemeint, er würde auf mich warten. Hm. Und er hat das halt auch mitgekriegt, weil ich auch in der Firma als mal zusammengebrochen bin und auch schon der Notarzt dann da war. Ja. Und ja, was ist denn mit dir los? Und das heißt, ihr arbeitet zusammen auch? Wir arbeiten zusammen, ja. Also finde ich auch einen heftigen Schritt, Angelika, den ich im ersten Moment gar nicht so verstehen kann, dass du dir das dann auch noch, diese Schmerz selbst noch zufügst, dass du mit deinem Freund aufhörst oder Schluss machst. Ja, weil ich möchte ihm, also ich habe das bei mir in der Familie miterlebt und von meinem Vater, die Freundin, die hat damals Krebs gehabt und das war halt auch ziemlich hart. Ja, ja, schon. Und dessen habe ich gesagt, das möchte ich ihm auch nicht zumuten. Wie alt ist er? 38. 38? Naja, also weißt du, wenn der Mann dich liebt, wirklich liebt, auch wenn ihr erst frisch zusammen seid, finde ich, kann man dann schon bei einem Menschen bleiben, oder sollte man schon bei einem Menschen bleiben. Und dann kann man dem das auch zumuten, wenn man sehr krank ist. Ja, ja, das stimmt. Ich weiß halt nur nicht, wie es halt ausgeht, weil ich momentan sowieso eigentlich fix und fertig bin. Ich verstehe. Du hast natürlich jetzt die absolute Sorge und hast im Kopf, nächste Woche ist diese Riesen-OP. Ja. Und danach wird sich dann alles vielleicht hoffentlich ganz anders und neu ordnen. Ich hoffe das, ja. Weil also man weiß halt auch nicht, wie die Operation ausgeht. Mhm. Weil ich habe halt eine sehr starke Anämie, weil der Professor hat mir das ja so erklärt, dass dieser Tumor sich eigentlich von allem, was man macht und tut, sich von allem ernährt. Mhm. Ich habe vor einem Dreivierteljahr neues Blut dazu bekommen, weil ich eine Anämie habe, die durch Medikamente und so nicht mehr zu lösen ist. Aber stopp mal eben, wenn du von einem Dreivierteljahr neues Blut bekommen hast, das heißt, ja, da war eine medizinische Untersuchung doch notwendig und da hat man das nicht festgestellt? Genau, die haben nichts festgestellt. Wahrscheinlich hat man dich gar nicht gezielt untersucht und das Blut vielleicht auch, deine Blutwerte auch gar nicht so gezielt untersucht. Das kann natürlich unter anderem sein. Also wie gesagt, ich war, wie gesagt, seit 2 Jahren nicht mehr beim Doktor, außer halt damals im Krankenhaus, ja, wo ich halt das frische Blut bekommen habe. Danach, es ging mir allmählich, ging es mir ein bisschen besser. Ich musste halt immer zur Untersuchung, ne? Und die Anämie ist jetzt auch stärker wie vorher. Deine Eltern leben noch, beide? Ja. Ja. Hast du einen guten Kontakt zu den Eltern? Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Nein. Hast du denn ein paar gute Freunde, die dir jetzt beistehen in der nächsten Zeit? Also ich hab, wie gesagt, einen sehr großen Bekanntenkreis. Ich habe halt eine beste Freundin, die hat momentan aber irgendwie auch ein bisschen wenig Zeit, weil die hat jetzt auch gerade einen neuen Partner kennengelernt. Naja. Er hat jetzt gerade einen neuen Partner und beschäftigt sich halt mit ihm mehr, sag ich mal. Ist auch ganz gut so, weil ich sag mal, ich bin nicht unbedingt einer, der jetzt auf jeden dann direkt zugeht, zumindest in der letzten Zeit nicht. Und also im Klartext heißt das, es gibt keinen so ganz nahen um dich herum im Moment. Momentan muss ich sagen, muss ich vielleicht auch ehrlich zugeben, ich ziehe mich halt ein bisschen zurück. Ja. War vielleicht unbewusst, aber ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin auch Fußballfan, sag ich mal, und ich gehe kaum noch zum Fußball raus oder sonstiges. Also ich bin irgendwie einfach daheim. Ich bin jetzt ja auch schon seit längerem krankgeschrieben. Aber vielleicht kann man das alles ja auch gut verstehen. Das ist ein absoluter Schock, so eine Diagnose zu bekommen. Ja, und auf jeden Fall. Du hast es vor 14 Tagen, ne? Sagst du, hast es gesagt bekommen. Ja. Ja, das ist ja alles noch super frisch und das ist ja fast im Moment eine ganz irreale Zeit wahrscheinlich für dich. Du hast diese Diagnose bekommen, nächste Woche steht die große Operation an und eigentlich so zur Besinnung wirst du vielleicht erst kommen können danach. Man weiß, wenn die Werte vorliegen, wenn die Untersuchungen, die pathologischen Untersuchungen da sind und genau, wenn man dir eine Perspektive sagen kann, dann wirst du wahrscheinlich erstmal so ein bisschen zu dir wiederfinden. Ja, es ist halt auch noch so. Ich sag mal, ich weiß es zwar, also ich war am Anfang ziemlich fertig. Am Anfang konnte ich auch gar nicht irgendwie drüber reden und so. Das ist halt so, ich meine, ich habe jetzt gerade einen neuen Job angefangen und habe auch eine Fortbildung gemacht. Und ich bin da noch in der Probezeit und da ist natürlich halt auch meine Angst, weil wenn du Probezeit bist und bist dann schon krankgeschrieben, dann kannst du mich dann auch rausschmeißen. Also Angst und Druck überall. Überall, von allen Ecken und Enden. Wem oder wie viele Leuten hast du überhaupt so die reine Wahrheit schon erzählt? Ja, meine beste Freundin. Dann bei uns auf dem Verein wissen auch 4 oder 5 Leute davon. Mhm. Also mein engster Bekannten vom Freundeskreis, die wissen das. Ja. Weißt du, was ganz wichtig ist, Angelika, ist, dass wenn du nächste Woche operiert wirst, dass danach schon irgendwie das organisiert sollte sein, dass sich jemand ein bisschen um dich kümmert. Wenn es auch kein Freund oder Bekannter ist, dass man vielleicht von Seiten des Krankenhauses da irgendwas macht, dass jemand zu dir kommt ans Bett, mit dir spricht und so weiter. Dass du nicht so ganz alleine da hängst, je nachdem, wie es ausgeht. Ja, klar. Ich meine, gut, es ist halt jetzt so, also ich meine, ich bin ziemlich fertig. Ich lasse eigentlich nicht so jemanden so wirklich an mich ran, weil ich bin eigentlich immer einer so nach außen hin stark und cool, ja, ja, sag ich mal. Und so im Inneren, wenn ich dann irgendwie allein bin oder so, weißt du, man kommt doch immer irgendwie wieder ins Grübeln. Man hat zwar irgendwie Ablenkung, macht dann auch irgendwie irgendwas und geht dann auch, ich war jetzt neulich gerade bei einer anderen Freundin von mir und das war ein super schöner Tag gewesen und die war auch völlig fertig, die sitzt an der Pfanne, die hat auch, haben da beide gesessen, haben da geheult. Und ja, aber wenn du dann abends irgendwie zur Ruhe kommst oder so, du denkst nach. Ich kann nachts nicht schlafen, überhaupt nicht. Ich mach die Nächte durch. Verstehe. Ja, verstehe. Ich esse kaum was, also ich merke das selber schon, dass es mir auch langsam an die Substanz geht. Ja, ja. Wann musst du Montag schon ins Krankenhaus? Jetzt am 16., ja. Ach, der Montag ist der 16., ne? Genau, Montag muss ich rein, genau. Und da werden dann noch die Voruntersuchungen gemacht, genau, die Operation. Ich hätte gesagt, und dann kommt noch der Anästhesist und dann am Dienstag ist dann die Operation. Genau. Die Uhrzeit weiß ich halt noch nicht. Ja. Angelika, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen redest. Okay. Das ist Anja heute Nacht. Vielleicht hat sie ein paar Ideen noch, wie man dich ganz gut betreuen kann, auch direkt nach der Operation, vielleicht auch noch vorher. Denn, dass du jemanden als Gesprächspartner brauchst, glaube ich, ist wirklich ganz klar, ganz eindeutig. Okay. Das kann man gar nicht alleine so schultern. Und wenn du immer so die Taffe bist in deinem Leben, du hast jetzt wirklich alles Recht der Welt, auch mal traurig zu sein, Angst zu haben, schwach zu sein, zu weinen und einfach deine Sorge auch zu zeigen. Das ist wirklich dein Recht. Ich sag mal, ich war eigentlich immer stark. Also ich bin eigentlich, kann ich von mir selber behaupten, auch eine starke Persönlichkeit irgendwo. Nur irgendwann haut es auch den größten Baum mal um. Aber natürlich. Weil ich hab so viel geschafft in den letzten 2 Jahren. Ich habe so viel Ärger und Stress und hinter mir und ja, nur das haut mich jetzt völlig um. Das haut mich total von den Socken. Verständlich, verständlich. Dass ich selber auch schon gedacht habe, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ja, aber du hast ja die Chance auch, du hast natürlich jetzt die Chance, auch wenn es ein großer Eingriff ist und wenn es sich dramatisch anhört. Die Chance ist ja da, dass du auch wieder ganz gesund wirst. Das ist natürlich das ist jetzt ein großer Schritt, der da vor dir liegt, aber die Chance ist da und solange die Chance sichtbar ist, ist das natürlich auch ein Kraftspender, diese Chance. Liebe Angelika, du legst bitte auf und wirst gleich von uns zurückgerufen. Okay, alles klar. Und alle, die jetzt zugehört haben, drücken dir wirklich von Herzen die Daumen für nächste Woche. Dankeschön, das ist lieb. Alles Gute. Alles klar, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Und hier ist Martina. Martina ist 26. Hallo Martina. Hallo. Martina, um was geht's bei dir? Also bei mir geht es darum, dass ich schon über 20 Jahre Fingernägel abkauen, grob und auch meine Fußnägel. Und die Fußnägel auch? Ja. Wie geht denn sowas? Da bist du aber sehr gelenkig. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich schaffe das, dass ich wirklich mit meinem Fuß in den Mund reinkomme, also an die Zehe rein kann. Ich hoffe, dass die Füße halt immer schön gewaschen sind vorher. Ja, natürlich. Ja, aber das ist wirklich extrem. Also das ist, geht bei mir, dass ich blut und ich ziehe mir auch die Nagelhaut weg. Also das ist... Fangen wir mal mit den Fingernägeln an. Wenn ich die jetzt angucken könnte, deine Fingernägel, beschreib mir die mal, wie die aussehen. Also der Ringfinger, da ist fast gar nichts mehr am Nagel da. Wie gar nichts mehr? Das gesamte Nagelbett ist weggekaut. Das Nagelbett sieht man gar nicht mehr bei mir. Ach so. Das ist weg. Das sieht man am Daumen, an meine Daumen sieht man es noch, aber ansonsten gar nicht mehr. Ja. Also da ist fast gar keiner. Also der Ringfinger ist der am schlimmsten Betroffene. Ja, also der ist am kürzesten von allen, wenn ich dir jetzt so angucke. Ja. Und die anderen sind dann so halb noch da. Ja, halb, aber also die gehen gar nicht über die Kuppe, gehen die gar nicht bei mir zum Beispiel. Ja. Also da ist Haut nur, also kein Nagel mehr. Ja. Und die Füße, wie sehen die aus? Die sind genauso. Die sind ganz auch ab. Also ich habe ja auch schon, dass der Nagel so abgekarrt, dass die Wurzel vom großen Zeh zum Beispiel mir in die Haut reingewachsen ist. So arg war das schon. Wann machst du das denn mit den Füßen? Wann knabberst du die Fußnägel ab? Oh Gott, wann mache ich das, wenn mir langweilig ist? Also ich mache das jetzt nicht so von meiner Mutter. Also ich wohne noch zu Hause oder so, mache ich das nicht, wenn ich halt allein bin oder so. Wenn ich in der Badewanne sitze oder so, mache ich das alles. Ja, weil tagsüber hat man ja Strümpfe an oder vielleicht auch noch Schuhe. Genau. Da kommt man da ja gar nicht so zu und man kommt auch nicht daran. Nee, aber an die Fingernägel immer. Habe ich jetzt heute auch schon sehr oft gemacht und eben auch gerade noch. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du das machst? Ja, in dem Moment merke ich das, also ich finde, das merke ich selber so gar nicht mehr, aber ich meine, spätestens wenn es weh tut und wenn es blutet, merke ich es schon. Ja. Also das ist ja extrem. Wenn du es getan hast, ist das ein Gefühl der Erleichterung für dich im ersten Moment? Eine Entspannung? Schon. Also mir tut das jetzt, also ich kenne es ja nicht anders. Ich habe ja noch nie Nägel gehabt, überhaupt nur mal künstliche Nägel. Ja. Aber so, ich kenne mich gar nicht anders, dass ich kann nicht irgendwie mal da sitze und nicht an meine Fingernägel rummache. Das ist für mich irgendwie ganz normal, das gehört für mich dazu. Was wäre denn, wenn du das nicht tätest? Also zum Beispiel, wenn du Besuch hast oder so, wirst du es ja nicht machen. Oder? Ich kann das. Wenn wir am Tisch zum Beispiel sitzen, gehe ich mit meinen Händen unter den Tisch und dann kuppel ich mit meinen Fingern rum. Also ach so, dann knüppelst du mit den Fingern rum. Ja. Also was wäre, wenn du es nicht machen würdest? Wenn man dir die Finger fest... Wir spinnen mal so. Ich habe es jetzt mal zweimal geschafft. 4 Wochen war mein längstes, wo ich wirklich nicht gekruppt habe. 4 Wochen? Gekaut. 4 Wochen ist natürlich schon eine ganze Weile dann. Ja, aber das ist dann so, ich fange dann trotzdem, wo ich mich ertappt habe, dann... Immer müssen dann die Nägel so sauber sein, dann habe ich mit der Nagelschere oder mit der Pfeile immer schön drunter gefahren. Ja. Und wenn die dann wirklich über der Kuppe mal waren, also die wachsen auch schnell, das muss man schon dazu sagen, ja. Aber dann fange ich auch an, die umzubiegen, dann geht ja der Nagel auch wieder weg. Das klingt aber unangenehm, auch das Umbiegen, das ist ja, das tut ja nicht weh, aber es ist irgendwie ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man einen Nagel umbiegt. Ja klar, aber ich weiß nicht, was das ist halt die, keine Ahnung, das ist schon immer bei mir, also das ist auch extrem, ich habe schon so viel probiert. Das bemerkst du denn, dass du, wenn du beispielsweise, naja, wenn du sehr angespannt bist oder Stresssituationen hast, dass du dann besonders viel kaust? Ja, also auf jeden Fall würde ich schon sagen. Ich meine, ich glaube, es gibt jetzt keinen Tag, dass ich jetzt nicht kau oder grob. Das ist ja immer eigentlich, ich kriege immer irgendwie einen Nagel weg. Das ist, obwohl eigentlich ja schon gar keine mehr da sind. Aber schön sieht's ja auch nicht aus. Nee. Was machst du vom Beruf? Ich bin Arzthelferin, aber im Moment bin ich leider arbeitslos. Aber das war in meiner Zeit, wo ich gearbeitet habe, genauso. Ich habe das auch nicht lassen können. Also in der Zeit. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen unangenehm, wenn du mit dem Patienten zu tun hast. In was für eine Praxis hast du gearbeitet? In der Kinderarztpraxis. Kinderarztpraxis, okay. Also die Hände waren immer zu in Aktion und wenn man dann so die Hände sah, hast du dich wahrscheinlich auch geschämt, ne? Ja, natürlich. Das ist ja jetzt auch noch so. Ich meine, ich finde es ja selber ekelhaft. Ich finde es ja selber nicht schön, wie die Nägel aussehen. Das ist ja gar keine Frage. Hast du einen Freund? Nee, im Moment nicht. Aber du hattest sicher schon mal einen Freund. Ja. Wie ist der denn damit umgegangen? Ja gut, das ist ja nicht, also normal. Also meine Schwägerin zum Beispiel, die macht das ja auch und die ist ja auch verheiratet und hat einen Mann gefunden. Und der hat sich nicht weiter darum gekümmert, dein Freund? Mein Bruder macht das nichts aus. Na, dein Bruder nicht, aber dein Freund? Nö, also ich finde... Den du hattest? Nee, das ist ja, denke ich, er kommt ja auch nicht nur auf die Nägel an. Natürlich nicht, nein. Aber es nein, könnte ja sein, dass einer da... Ich meine, dieses Kauen an den Fußnägeln ist ja schon ein bisschen, da würden manche sagen, ist ja ekelhaft. Das ist ja auch so. Ich meine, für mich ist es ja auch nicht... Jetzt Hand aufs Herz, wirklich erstmal Hand aufs Herz. Wenn du das machst, wäschst du dir immer vorher die Füße? Hand aufs Herz. Also ich mache es meistens wirklich nach dem Baden. Also so jetzt, dass ich jetzt hier sitze wird und jetzt, wo ich den ganzen Tag oder überhaupt Stunden waren habe, dass ich jetzt da wirklich mal Füße in den Mund mache, das mache ich nicht. Das machst du. Also das ist dann schon eklig. Ja. So, jetzt hast du mir gerade gesagt, dass du 20 Jahre damit dich rumschlägst. Ja, über 20. Das heißt, als kleines Kind hast du damit angefangen? Ich kenne mich gar nicht anders. Denn meine Mutter hat auch schon immer gesagt, sie hat mir noch nie meine Fingernägel und so schneiden müssen. Noch nie. Hat denn die Mutter früher mal, als du Kind warst, irgendetwas mit dir unternommen diesbezüglich? Ja, viel. Also mir habe auch so, es gibt ja so Mittel, wo man sich drauf macht, dass man, wenn man in den Mund kommt, dass das ganz arg bitter schmeckt, ja, haben wir gemacht. Ja. Das, dann habe ich ja gekruppt, dann bringt das ja auch nichts. Du sagst nur so ein komisches Wort, gekruppt? Ja, das ist das, wenn man ich kann das mit den Nägeln zum Beispiel, das muss man sich so vorstellen, den Mittelfinger kann ich an der Daumen und kann da auch gruppen, an der gleichen Hand. Das Was ist, heißt gruppen? Wenn man das mit dem Finger macht. Ach so, also, wenn man es mit dem Finger macht, ach so. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, was da für ein Wort gibt. Aber wir haben es verstanden jetzt. Also das, dann habe ich halt, wie gesagt, gekruppt und dann waren wir auch schon beim Arzt und der hat damals gemeint, also man kann höchstens, es gibt eine Methode, wo man so Nadeln unter die Nägel macht. Mhm. Aber ich meine, das ist ein bisschen arg, das war in meiner Schulzeit noch, also das ist schon auch. Wie ist das denn überhaupt? Du hast gerade gesagt, du hättest mal künstliche Nägel gehabt. Mhm. Die hast du dir aufgeklebt. Ja. Dann kannst du noch nichts machen. Das oder knibbelst du die auch ab? Nee, das wiederum nicht. Aber was ich dann gern mache, ich spiele mit den Nägeln. Wenn man ja dann zum Beispiel drunter fährt, unter den anderen Nagel, dann zieht er ja Luft und geht ab. Ah, oder am Ringfinger hebt er bei mir ja zum Beispiel auch gar nicht, weil ich ja da keine Auflagefläche habe. Wann warst du das letzte Mal bei einem Fachmann diesbezüglich? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist eigentlich schon bestimmt ganz lange her. Ja. Also ich finde, dass man da was unternehmen sollte. Ja, ich finde auch, weil es ist ja wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm, wie du es gerade beschrieben hast. Das sieht nicht schön aus und es ist ja auch irgendwo peinlich. Erstens, das sind vor alle Dinge, ich meine, das ist ja auch entzündet dann, wenn es richtig arg ist. Ja, das ist dann ja auch, dann sind Schmerze, wenn ich wirklich richtig reinreiße. Und Schmerze, ja. Also, soweit ich informiert bin, gibt es durchaus Methoden, verhaltenstherapeutische Methoden, dass man das abtrainieren kann. Weil du bist nicht die Einzige. Es gibt so viele Menschen, die das haben. Ja. Sehr viele prominente Menschen haben das auch übrigens. Echt? Das wusste ich jetzt auch ja, nicht. Ja, sehr viele Stars, auch sehr viele Schauspieler und Sänger. Es gibt Hilfe. Das, was man machen könnte, oder wie diese Verhaltenstherapien aussehen, wohin man sich ja wendet und so weiter, das würde dir meine Psychologin jetzt erklären. Ja? Ja. Da musst du was unternehmen. Ja, finde ich. Denke auch, nach so langer Zeit wird es wirklich mal was natürlich. Zu machen. Ja. Genau, dass du dann irgendwann in absehbarer Zeit ein neues Leben beginnst, ohne Kauen. Ja. Ohne Nägel kauen, ohne Kuppen, genau. Oder wie du sagst. Ja, genau. Liebe Martina, du legst bitte auf und wirst von Anja, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ja, ich wollte dann fragen, ob ich noch ein Autogramm haben kann. Sehr gerne, dann sagst du Anja deine Anschrift. Und ich wünsche dir noch ein schönes, frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sehr nett, wünsche ich dir auch, von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, der Hinweis jetzt auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema vermisst, verschwunden, abgehauen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, deren Partner zum Beispiel von heute auf morgen abgehauen ist. Das gibt's ja schon mal. Das habe ich hier auch schon einige Mal gehört, dass ein Partner einfach weg ist oder einfach abhaut und man hat vorher gar nicht geahnt, dass da irgendwie eine Krise in der Luft hängt. Also mit solchen Menschen würde ich gerne reden und ich würde gerne mit Leuten reden, die einen Menschen vermissen, der auf rätselhafte Weise verschwunden ist. Alljährlich verschwinden ja, ich weiß die Zahl im Moment nicht, aber es ist eine erschreckende Zahl, die glaube ich in die 1000 geht. Menschen in Deutschland, die auch nie wieder auftauchen, die nie wieder gefunden werden. Also, das Thema heißt vermisst, verschwunden, abgehauen. Wenn ihr gerne mit mir darüber morgen sprechen wollt, dann meldet euch ab 0 Uhr schon, wie immer, kostenfreie Nummer für euch, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Vermisst, verschwunden, abgehauen. Das Thema morgen. Heute Freitagnacht, wie immer, mittwochs. Und hier ist Petra. Und Petra ist 45. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Petra, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Mein Hauptproblem zurzeit ist eigentlich aufgrund meiner Sehbehinderung, die ich seit 10 Jahren habe, dass ich mich irgendwie einsam fühle und irgendwie so eine Leere, so eine Langeweile habe. Ja. Beschreib die Sehbehinderung mal ein bisschen ausführlicher für mich. Ich hatte vor 10 Jahren, als ich 35 war, einen Autounfall. Da war ich als Beifahrerin unterwegs. Mhm. Und war nicht unsere Schuld. Mein Freund ist gefahren damals. Mhm. War nicht unsere Schuld. Da kam Auto von rechts, also auf meine Seite, in unser Auto reingefahren. Und irgendwie durch den Stoß, durch den Aufprall, waren dann die Netzhäute so, sag ich mal, angeschlagen oder wir hatten so starke Blutungen. Es war alles operiert worden, auch mehrmals und ist eben maximal diese 10% waren damals noch zu retten. Also du kannst 10% sehen. Ja. Was bedeutet das genau? Versuch mal zu beschreiben, was und wie kannst du sehen? Farben, wenn sie kräftig sind, ich sag mal so, so Autos, also rote Autos und orange und also hell-dunkel, da kann ich natürlich schon unterscheiden. Siehst du Gegenstände scharf oder verschwommen? Nee, eher verschwommen. Also Gesichter kann ich auch nicht erkennen. Wenn das Licht jetzt günstig fällt, also wenn die Sonne jetzt so ein bisschen auf die Gesichter fällt, dann kann ich die schon erkennen, aber auch nicht so hundertprozentig. Also und je dunkler es wird, desto schlechter kannst du sehen? Ja, das sowieso. Also nachts kannst du gar nicht rausgehen. Okay, ja, okay, da wo ich mich auskenne, orientiere ich mich auch nach den Straßenlaternen und so. Ne? Ja. Und ich kann zum Beispiel Briefe lesen, ich habe so eine Videolupe am Fernseher, dann kann ich noch so Briefe lesen oder mal so ein bisschen in der Zeitung, was natürlich so nach einer Stunde auch sehr anstrengend wird. Also normale Filme im Fernsehen kannst du nicht sehen oder Fernsehsendungen? Nee, also da sehe ich verschwommen, also da kann ich auch keine Gesichter erkennen. Ist das konstant geblieben in den letzten 10 Jahren oder ist es schlimmer geworden? Das wird schleichend schlechter. Also wenn ich jetzt unangenehme Perspektive, je älter du wirst, desto mehr lässt die Sehkraft nach. Könnte passieren, ne, dass ich eines Tages gar nichts mehr sehen kann. Ne? Also wenn ich so vergleiche, so vor 3 Jahren, also man hat hier so seine bestimmten Punkte, wo man so Sehtest macht, sag ich mal. Ne? Mhm. Also es ist so schleichend, hat es ein bisschen nachgelassen. Ja. Kannst du denn so alleine rausgehen? Geht das noch? Also zum Einkaufen zum Beispiel? Ja, schlecht. Also ich wohne seit, also ich hatte am Anfang, als ich, sag ich mal, also mit dem Sehen so schlecht anfing, da habe ich auch alleine gewohnt. Mhm. Und kam, wie gesagt, da wo ich mich auskenne, da ist halt alles super. Oder in der eigenen Wohnung, wo man selber die Sachen dahin legt, wo man sie dann auch wieder findet, ist halt eigentlich so kein Problem. Kannst du denn heute noch alleine mal in den Supermarkt gehen? Nee. Das nicht, ja. Wohnst okay, du, das liegt, und wo wohnst du, hast du jetzt auch eine, wohnst du allein in einer Wohnung oder wohnst du mit anderen Leuten zusammen? Also ich wohne seit 5 Jahren mit meinem, ich muss aber sagen, Ex-Freund zusammen. Ja. Wir sind damals zusammengezogen, und aber die Beziehung läuft seit 4 Jahren nicht mehr. Also ihr seid so eine Art WG jetzt? Ja, genau. Ja. Und ich meine, wir unternehmen auch nichts, wir reden auch nicht, wir leben einfach so aneinander vorbei eigentlich. Ne? Hast du gerade zu mir gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, dass aufgrund der Sehbehinderung du dich sehr einsam fühlst? Ja, ich denke, das ist der Grund. Ich meine, okay, es gibt auch viele Blinde, die berufstätig sind und so, das finde ich auch gut, aber ich glaube, du bist nicht berufstätig. Nee, ich bin mittlerweile, habe ich Rente, Erwerbsminderungsrente. Ich war berufstätig im Büro. Ja. Ja, vielleicht könnte man da auch was machen, aber Hast du keine Freunde? Ganz wenig. Also ich hatte 2 beste Freundinnen, die eine ist nach Amerika ausgewandert, die andere nach Hamburg gezogen. Also das ist auch 400 Kilometer weit weg von mir. Oh ja, das ist natürlich traurig, wenn die besten Freunde so weit wegziehen. Genau. Mhm. Mir fehlen einfach Leute, mit denen man mal einfach unterwegs ist, einfach nur mal so Kaffee trinken oder so. Bist du denn die meiste Zeit in deiner Wohnung, in deinem Leben? Ja, ja. Du gehst also wir wohnen hier sehr ländlich. Und ich hatte also bis vor 3 Jahren noch einen Hund, mit dem war ich auch unterwegs. Also der war zwar nicht ausgebildet, aber ich habe dem so ein bisschen was beigebracht. Also er bringt mich auch, hat mich nach Hause gebracht und das war schon eine Sicherheit, sag ich mal. Ne? Und jetzt habe ich eigentlich gar keinen Sinn. Ich meine, ich kann hier Landstraße ein bisschen lang laufen, aber eigentlich auch ohne Ziel. So, ne? Telefonierst du denn viel? Ja, nicht so viel eigentlich, ne? Weil... Ja, was habe ich schon zu erzählen? Ja, und also ich meine, die anderen Leute, wenn die haben Partner, die haben Beruf, die haben Hobbys und dann haben die natürlich auch keine Lust, immer hier meine Geschichten anzuhören. Ne? Ja, schon. Ich denke nur gerade so, es gibt ja sehr viele Menschen, die nicht sehen können oder die sehr schlecht sehen können oder die sogar blind sind. Ja, okay, und die natürlich eingebunden sind in vielfältige Aktivitäten und Freundschaften, Bekanntschaften, wo natürlich dann wirklich viel übers Telefon läuft. Die Frage, das Problem ist ja, glaube ich, ist bei dir, wie kommst du in Kontakt mit solchen Menschen? Ja, ich probiere das auch schon mal öfter. Ich hatte auch schon Kontakt aufgenommen zum Blindenverein. Da fühle ich mich aber auch nicht richtig wohl. Die Leute sind alle super nett. Auch die Vorsitzende, die finde ich also ganz, ganz toll. Ja. Nur die Leute sind alle weit über 60 und die sind schon jahrelang, sag ich mal, irgendwie ein Team. Die gehen auch kegeln und tanzen und machen alles. Ja, also aber du suchst eher jüngere Leute? Ja, in meinem Alter sind da gar keine. Ne? Mhm. Und dann mache ich ab und zu habe ich auch schon Bekanntschaftsanzeigen, also nur jetzt Bekannte zum Kaffee trinken und zum Klönen und sowas. Mhm. So, dann habe ich, wenn ich die Handynummer angebe, dann melden sich natürlich Männer, sag ich mal, die nur ins Bett wollen. Ja, ja. Frauen ganz, ganz wenig. So, wenn ich das nicht angebe und ich erzähle dann, ja, ich kann schlecht sehen, dann telefonieren sie 1-2 Mal und irgendwie Interessen wollen sie auch nicht. Du kannst das ist wahrscheinlich auch sehr schwer für dich aus deinem Ort alleine rauszukommen, um nicht zu sagen, das geht gar nicht alleine, ne? Ja. Du bist auf Hilfe von anderen angewiesen. Ja. Wie weit wohnst du denn entfernt von einer größeren Stadt? Gar nicht mal so weit. Wie viel Kilometer? 5, 6. Ach so, na gut, das ist ja wirklich nicht weit. Mhm. Ja, okay, ich müsste dann, natürlich, ich könnte auch, also bis ich beim Bus bin, das ist mir schon klar, dass du das nicht kannst, aber vielleicht kann man da irgendwas organisieren, dass sich jemand mal abholt oder, da muss da irgendwas zu machen sein, gibt's doch gar nicht. Mann, gibt's gar nicht. Dachte ich eigentlich auch. Ne? So, jetzt bin ich schon längere Zeit zum Beispiel auf Wohnungssuche. Ja. weil ich hier von meinem Ex-Freund und so möchte ich ja gerne weg. Suchst du denn eventuell die Wohnung dann vielleicht direkt in dieser größeren Stadt oder willst du da auf dem Land bleiben? Ja, nee, ich habe jetzt sogar vorige Woche ein Angebot bekommen. Ich war die Wohnung auch angucken mit meiner Mutter. Eigentlich genau, sag ich mal, die Lage, die ich wollte. Ne? Also bei meiner Mutter in der Nähe und auch in dieser bisschen größeren Stadt, wo man bestimmt auch ein bisschen mehr so unter Leute kommt. Ja. Oder so. Jetzt bin ich aber wieder in so einem tiefen Loch, weil ich hatte vor einem halben Jahr einen Mann kennengelernt. Ja. Der ist 8 Jahre jünger als ich. Mit dem war ich auch 3 Monate super toll glücklich zusammen. Und jetzt hat seine Mutter so angefangen zu setzen, eben hier, die Frau, die kann ja schlecht sehen, die sucht nur jemanden, der dich versorgt. So, und jetzt haben wir so seit 3 Wochen irgendwie eine Krise, weil ich denke, der steht zu sehr unter dem Einfluss seiner Mutter. Ne? Ja, natürlich muss er sich da jetzt durchsetzen. Aber immerhin, ist das schon mal, wie hast du den denn kennengelernt? Durch Zufall. Was war das für ein Zufall? Wo? Im Tierheim. Im Tierheim? Wir sind uns da über den Weg gelaufen. Also ich fahre da ab und zu mit meinem Ex-Freund hin, weil er da einen Pflegehund hat. Mhm. Und da hast du ihn kennengelernt. Ja, genau. Und dann hat er mich mal angesprochen, warum ich so schlecht sehen kann. Ah, ja. Ja, dann kamen wir so ins Gespräch und ich fand den so super toll von Anfang an. Du hast gerade gesagt, die Mutter. Es gibt also, die Mutter lebt noch? Ja. Die sich auch ein bisschen um dich kümmern kann und dir helfen kann. Ja, okay. Hierhin kommt sie eigentlich so gut wie gar nicht, weil sie auch kein Auto hat und das ist hier so. Also umso besser, wenn du jetzt da in der Nähe von deiner Mutter wohnst. Pass mal auf, Petra. Ich mache es mal einen Vorschlag. Sag doch mal bitte den Namen von dieser etwas größeren Stadt. Remscheid. Okay, gut, das ist ja auch gar nicht so weit weg von hier, von Köln. Ja, genau. So, du weißt, ich mache das mal in Ausnahmefällen so, das kann ich nicht immer machen, sonst wird die Sendung hier nicht mehr funktionieren. Wenn sich jetzt jemand vielleicht so aus dem Umfeld Remscheid, Bergisches Land, angesprochen fühlt, vielleicht auch jemand, der eine Sehbehinderung hat und der ganz gerne mit dir in Kontakt treten würde wollen, vielleicht auch eine Frau, mit der du einfach mal Kaffee trinken kannst und ein bisschen klönen, meldet euch doch bitte hier bei uns. Und wir würden dann sehr gerne den Kontakt zu dir, zu Petra herstellen. Das könnte ich dir anbieten. Ja, das wäre toll. Wäre doch schon mal was, ne? Ja. Wäre doch mal vielleicht schon mal ein Anfang. So, wer sich melden will, bitte entweder anrufen 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Darüber hinaus würde ich aber auch sehr gerne, Petra, dass du noch mal ein paar Worte mit Anja, meiner Psychologin, sprichst. Dass wir vielleicht auch noch mal ein bisschen im Hintergrund überlegen, was sonst auch noch ein bisschen anzuleiern ist in Sachen Aktivitäten oder was du tun könntest, ja? Ja, okay, was mir natürlich auch fehlt, ist ein Computer, ne? Ich sag mal, da habe ich keinen eigenen. Und, ich meine, da können wir natürlich auch in Kontakt kommen, ne? Ja. Weil ich meine, gibt es auch Programme, die auch ganz blinde. Gute Idee. Also. Aber da fehlt dann wieder das Finanzielle, ne? Das ist auch wieder. Ich glaube, alles ist jetzt angekommen. Ja. Petra, wir rufen dich gleich nochmal an. Alles Liebe wünsche ich dir und hoffentlich entsteht etwas Gutes aus dem Anruf. Jo. Dankeschön. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema vermisst, verschwunden und abgehauen. Ich möchte zum einen gerne mit Leuten reden, deren Partner zum Beispiel von heute auf morgen gesagt hat, nee, Schluss aus, ich habe keinen Bock mehr und ich hau ab. Oder der vielleicht nicht mal was gesagt hat, sondern einfach abgehauen ist und eventuell nach 10-jähriger Ehe oder Freundschaft einfach nicht mehr da war. Dann gerne auch noch mit Leuten, die einen Menschen vermissen, der auf rätselhafte Weise verschwunden ist. Vermisst, verschwunden, abgehauen. Das ist unser Thema. Ab 0 Uhr bitte morgen anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir darum unterhalten wollt, unter unserer bekannten Nummer oder mailen oder natürlich auch während der Sendung. Hier ist, das war ein ungewöhnlicher Name, Annas, stimmt das? Annas, 14? Ja, richtig. Ach, ein Mann ist das? Ja. Ein junger Mann? Ja. Was ist das für ein Name, Annas? Marokkanischer. Meine Mutter ist Marokkanerin und daher kommt der Name. Ah, verstehe. Wieder was gelernt. So, du bist bei mir. Was ist los bei dir, Annas? Also meine Mutter hat psychisch, also sie glaubt, sie wird mit irgendwelchen Kameras, die Gedanken lesen können, irgendwelche Nachbarn gegenüber von uns würden sie damit beobachten und alles, was im Fernsehen und keine Ahnung irgendwie passiert und erzählt wird, bezieht sie direkt auf sich und sie ist Moslem, also ich gehört zum Islam und irgendwie, wenn jetzt irgendjemand was über irgendwas ins Irak oder Iran glaubt sie direkt, das wäre auf sich und auf den Koran bezogen. Mhm. Mein Vater ist Alkoholiker. Ach du. Ja. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Ja. Ja. Das heißt, zu Hause ist eine schwierige Stimmung und schwierige ja. Atmosphäre für also, dich. Also meine Eltern sind auch geschieden. Ach so. Und wo lebst du? Du lebst bei der Mutter? Naja, ich war 2 Jahre im Heim, weil ich damals viel Mist gemacht habe. Und, Und jetzt? Jetzt bin ich wieder bei meiner Mutter. Bei der Mutter. Wie lange jetzt schon wieder? Seit knapp einem Jahr. Ja. Ist deine Mutter in ärztlicher Behandlung? Weißt du das? Ja, klar. Also, was heißt ärztlicher Behandlung? Sie wurde 2-mal zwangseingewiesen, also geschlossen in Psychiatrie. Ja. Und es hieß, die haben ihr Tabletten gegeben. Hm. Die müsste sie ein Jahr lang, also wenn sie die ein Jahr lang nehmen würde, also jeden Tag 2 Stück morgens und abends, dann wird nach einem, also ist irgendwie stressbedingt, dann wird nach dem einem Jahr, also dann wäre das wieder in Ordnung. Aber sie versteht das nicht. Hm. Sie glaubt irgendwie, sie wäre normal, also sie glaubt, sie hätte es nicht und... Verstehe. Ich glaube, dass dem zugrunde liegt eine schwere psychische Erkrankung. Und natürlich muss man sich dann auch an die Medikamente halten, die von den Ärzten verschrieben wurden. Das tut sie nicht, weil man davon leicht müde wird und Kopfschmerzen bekommt. Das heißt, es treten dann immer wieder diese Symptome auf, wie du sie gerade beschrieben hast, dass sie sich beobachtet fühlt und so weiter, was du gerade alles erzählt hast. Ja, genau. Ich meine, du bist erst 14 Jahre alt, das ist ja eine enorme Belastung für dich. Was machst denn du dann, wenn deine Mutter solche Sachen erzählt? Es kommt dann vor, dass ich Scheiße baue. Was heißt denn das? Zum Beispiel? Kannst ja sagen, ist ja egal jetzt. Ja, Sachbeschädigung, ab und zu mal Ladendiebstahl, solche Sachen halt. Schon erwischt worden? Ja, also ich kriege jetzt wahrscheinlich demnächst Wochenendarrest. Oh, was hast du da gemacht? Wobei bist du erwischt worden? Wobei bin ich da erwischt worden? Ein Freund und ich haben, wir haben ein offenes Auto gefunden, wir rauchen und da haben wir dann halt Zigaretten gefunden. Also wir haben von außen gesehen, das Auto war offen, sind da reingegangen, Zigaretten rausgenommen, sind rausgegangen. Mhm. In dem Moment ist aber ein ziviler Streifenwagen vorbeigefahren, hat das gesehen. Mhm. Und dann hatten wir ein Problem. Das glaube ich. Ich habe auch um die, also jetzt nicht denken, ich wäre irgendwie schwer kriminell oder so, 300 Anzeigen, aber lässt sich erklären. Ja. Also ich mag schon, da ist schon ein ganz Riesenproblemberg auf dir drauf, um dich herum. Mhm. Bedingt natürlich dadurch, dass du kein richtiges, geordnetes Zuhause hast. Und gehst du noch zur Schule? Offiziell, also was heißt, ich gehe zur Schule, aber ein paar Mal im Monat nicht. Welcher Klasse bist du? 9. Also ich kriege auch keine Schulzeitverlängerung mehr, nix. Das heißt, du wirst irgendwann keinen Hauptschulabschluss haben? Nee. Schöne Scheiße, ne? Ja. Weiß das Jugendamt um die schwierige Situation? Ja, die wissen Bescheid, die wollen mich auch ins Heim, also haben sie vor, aber ich weigere mich und ja. Warum? Warum? Weil ich 2 Jahre im Heim war. Und das war schlimm? Ja. Ja, weißt du, entschuldige, wenn ich so frage. Es gibt manchmal auch Heime mittlerweile, die ganz gut sind und wo die Jugendlichen das besser haben als irgendwie zu Hause. Ich hab's mir auch schon angeguckt und aber weil, meine Mutter hat jetzt, also als sie dann, also sie hat manchmal so Ticker und dann dreht sie auch durch. Das heißt, sie glaubt dann irgendwie in dem Moment, alle würden sie beobachten und wann sie telefonieren rum und tauschen sich gegenseitig aus, die ganze Welt wüsste Bescheid. Und dann hat sie halt, also dann ist sie halt durchgedreht und dann kam auch Rettungswagen, keine Ahnung, sie haben sie dann eingewiesen, da hat sie erzählt, dass ich irgendwie auch, dass ich mich selbst umbringen wollte. Und dann kam das, dann musste ich 3 Tage in die Psychiatrie. Achso, dann hat man dich auch eingewiesen. Ja, und daher kommt das, weil wenn ich in der, also ich wurde dann auch entlassen da nach 3 Tagen, also dass ich nicht suizidgefährdet bin und. Ja, aber Psychiatrie ist ja nicht Heim. Ja, aber irgendwie aus dem Grund, weil ich in der Psychiatrie war, bin ich jetzt irgendwie psychisch irgendwie eingetragen oder in irgendeiner Liste, glaube ich, keine Ahnung. Und wenn ich in ein Heim komme, dann irgendwie intensiv und schwer erziehbar und sowas. Und auch daher, weil ich schon viel Scheiße gebaut habe, kann nur irgendwie schwer erziehbar und 10 Minuten am Tag irgendwie rauskommen und solche Heime nur irgendwie in Frage. Hast du dir aber noch nicht richtig angeguckt, ne? Doch, ich war schon ein paar Mal da. Und ist so schlimm? Ja. Anna, weißt du was? Also, dass das kein Zuckerlecken ist in so einem Heim, ist mir auch schon klar. Aber du bist jetzt in einer hochgefährlichen Situation, wo du vielleicht in letzter Sekunde noch das Ruder rumreißen kannst. Du bist so verdammt jung. Du hast schon so viel Probleme am Hals. Du wirst keinen Schulabschluss kriegen. Wenn du das jetzt so weiterlaufen lässt, wirst du ein Krimineller und wirst im Jugendknast landen. Wenn du aber vielleicht jetzt auf die Zähne beißt und sagst, okay, das ist jetzt... Das mache ich gerade. Ja, das ist vielleicht nicht die gute Welt und die beste Welt, so ein Heim. Aber vielleicht ist das für dich die einzige Chance, für dein Leben ein bisschen Fuß zu fassen, damit du ordentlich mal auf die Füße kommst. Es gibt ja schon keine Chance mehr. Ich kriege ja nicht mal meinen Hauptschulabschluss. Nee, jetzt nicht. Aber du bist erst 14. Das kann sich noch... Wenn du jetzt einen ordentlichen Weg einschlägst und dich zum Beispiel auf das Heim einlässt, wenn du dich da bewährst und ein paar Jahre da warst, hast du natürlich die Möglichkeit, irgendwann deinen Hauptschulabschluss nachzumachen. Weißt du, ich will das nicht kleinreden. Ich weiß, dass das alles schlimm und schwierig ist. Aber die Alternative, das was dir sonst übrig bleibt, ist noch viel schlimmer. Das ist im Moment vielleicht ein bisschen einfacher für dich, wenn du sagst, okay, ich bin freier Mann und lauf rum, aber du bist kein freier Mann. Ich habe das schon alles so ein bisschen geplant. Also ich habe froh, wenn ich, also ich habe jetzt schon, ich gehe jetzt, also ich mache so Zeitung austragen und ich spare jetzt ein bisschen Geld. Ich habe vor, wenn ich 18 bin, einen Führerschein zu machen, dann mein Campingmobil zu holen und irgendwie quer durch die Welt. Ja, aber das ist noch lange hin, bis du 18 bist. Und bis dahin sollte ein ordentliches Leben stattfinden. Ich finde es okay, wenn du sagst, ich bin fleißig, ich trage Zeitung aus. Das habe ich auch gemacht in deinem Alter. Ist absolut okay. Ist auch gut, wenn du einen Traum hast. Ich will irgendwann mal durch die Welt fahren. Okay. Aber du darfst nicht jetzt nur weiter in die Gosse runterrutschen. Und die Sorge habe ich bei dem, was du gerade erzählt hast. Weißt du, es müsste eine Möglichkeit gefunden werden, dass du in ein Heim kommst, was du auch willst und was du okay findest. Und wenn es auch ein bisschen hart ist, okay, dann musst du halt mal die Zähne zusammenbeißen. Ich garantiere dir, dass du irgendwann, wenn du dann mal 18 bist und mit deinem Campingwagen losfahren wirst, denkst, gut, dass ich das gemacht habe damals. Also ich habe jetzt irgendwie mal mit dem Jugendamt gesprochen, es hieß mal, wenn ich 14 werde, komme ich in irgendeine WG. Betreutes Wohnen WG, ja. Auch kein schlechter Plan. Ja, und dann kam irgendwie wieder was, irgendwie keine Ahnung, neues Gesetz oder irgendeine Ausrede, ich weiß nicht wieso. Ich bin erst 14, es geht noch nicht, laut Gesetz. Mhm. Und damit hat sich das auch erledigt. Ja, pass mal auf, diese Details, die weiß ich nicht, die wissen wir aber hier im Hintergrund. Da kriegst du jetzt mal noch von uns eine gute Beratung. Ich kann dir nur so von meiner Intuition heraus sagen. Ich finde, dass du für deine 14 Jahre ein verdammt cleverer Kerl bist. Du redest gut, mit dir kann man sprechen, du hast Argumente, das sind alles, finde ich alles wichtig. Du bist nicht einfach so ein Proll oder so ein Assi, bist du wirklich nicht. Du bist ein guter Typ. So, jetzt mach auch was draus. Mach was draus. Du wirst doch irgendwann mal ein schönes Leben haben. Du siehst ja, du hast genügend Leute in deinem Umfeld, deren Leben nicht funktioniert. Auch Erwachsene. Ne? Mhm. Und das ist ja nur wirklich nicht erstrebenswert. Irgendwann sollst du mal ein Leben haben, wo du sagst, toll, und ich bin stolz auf mich. Und da musst du jetzt mit anfangen. Jetzt musst du mit anfangen. Wenn du jetzt nicht anfängst, hast du verloren. Anders. Was soll ich dazu jetzt sagen? Nee, sag jetzt erstmal nichts darauf. Jetzt werden wir dich gleich mal anrufen und dann kriegst du noch von uns eine handfeste Beratung, wie das ist vielleicht mit betreutem Wohnen, WG und sowas, was rechtlich doch für dich möglich ist. Das wissen wir hier im Hintergrund. Okay. Vielleicht können wir dir ein bisschen helfen. Ich würde mich sehr freuen. Okay. Ja? Anders, dann alles Gute wünsche ich dir. Hau rein. Danke. Ja, und gute Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Beate, 67, guten Morgen. Hallo. Beate, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, also... Ich freue mich wirklich, dass wir haben einen 14-jährigen jungen Mann hier, wir haben eine 67-jährige Frau. Super, freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Ich sag's mal so zwischendurch. Ja, die Sendung ist ja auch für alle Altersstufen. Ja, absolut. Ja. Und ja, gut so. Nun habe ich ein ganz anderes Problem. Ich beschäftige mich im Moment seit einiger Zeit schon mit dem Thema, das nicht unbedingt alltäglich ist. Und zwar, ich überlege, ob ich meinen Körper nach meinem Tod der Medizin zur Verfügung stellen sollte. Mhm. Das ist ein eher ungewöhnliches Thema, womit sich nicht so viele beschäftigen. Bist du, ist das Thema sehr nah? Bist du krank? Ach, ich habe alle möglichen Krankheiten und das wäre vielleicht für die Studenten, die da an mir herumschnippeln, auch interessant. Ja. Aber ich habe das vor einigen Jahren mal irgendwo gehört im Fernsehen, glaube ich. Mhm. Und habe das dann aber abgeschoben und mir geht es gesundheitlich nicht allzu gut, aber es ist nicht lebensbedrohlich. Mhm. Und ich weiß so wenig darüber. Ich weiß nicht, an wen man sich da wenden soll und wie das richtig passiert. Ich weiß nicht, weißt du da mehr Bescheid? Oder? Können wir gleich mal noch ein bisschen eingehen darüber reden. So ganz genau weiß ich auch nicht Bescheid, aber da werden wir uns dann für dich kundig machen. Oder wir kriegen bestimmt auch ein paar Hinweise von unseren Zuschauern und Zuhörern. Ja, bist du verheiratet oder lebst du alleine? Ich lebe alleine, ich bin geschieden. Hast du Kinder? Nein. Nein? Ich habe nur Nichten und Neffen. Ja. Hast du das mit den näheren Verwandten auch schon mal besprochen? Ach, damals schon, aber da haben die das nicht so für ernst genommen. Und jetzt sind wir seit einiger Zeit nicht mehr so im Kontakt. Ach so, das heißt, da ist gar nicht so ein ganz naher Mensch, dem das vielleicht wehtun könnte. Nee, glaube ich. Ich glaube, die wären sogar, nicht gerade froh, aber die hätten nichts dagegen, wenn sie mein Grab nicht pflegen würden. Ah, verstehe. Ich finde, diese Entscheidung ist immer sehr schwierig, alleine zu treffen, wenn man noch einen Partner hat oder wenn man Kinder hat. Ja, weil für die Hinterbliebenen, dann würde ich es auch nicht machen. Ist es schwierig, ja. Ansonsten finde ich das ausgesprochen ehrenwert, so etwas zu tun. Hut ab. Denn man tut wirklich Gutes für die Menschen. Ja, also die können ja das, was man von mir noch gut ist, die Organe entnehmen und an dem anderen können sie experimentieren. Genau, und je nachdem, welche Krankheiten du hast, kann man vielleicht noch irgendwas forschen oder... Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Hm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das oft passiert, oder ob das immer nur so geheim ist, dass die Menschen da nicht so drüber sprechen. Also ich weiß so wenig darüber. Ich glaube, da wird wirklich nicht so viel drüber gesprochen, weil es auch nicht so sehr viele Menschen gibt, die das tun. Bin aber sicher, dass die großen Universitätskliniken sehr interessiert daran sind. Und ich glaube, die erste Anlaufstelle wäre auch eine Universitätsklinik. Mhm. Das stimmt. Das machen wir ganz einfach. Ich bitte einfach mal euch, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, uns ein paar Infos zu schicken für dieses Problem und das würden wir an die Beate weiterreichen. Ich glaube, das kann man mit einer Universitätsklinik absprechen. Mhm. Wahrscheinlich muss man da einen Vertrag mit Sicherheit irgendwas unterschreiben, eine Verfügung. Ja, das mit Sicherheit, ja. Also ich weiß nur, dass man da dann hinterher anscheinend verbrannt wird und dann anonym beerdigt wird. Genau. Genau. Ob man verbrannt wird, weiß ich gar nicht, aber man wird anonym beerdigt, das habe ich auch schon gehört. Für dich, wenn du dir vorstellst, da werden dann vielleicht mehrere Monate viele hundert oder tausend Studenten herumschnibbeln an deinem toten Körper, das ist für dich nicht irgendwie unangenehm oder gruselig. Das ist mir genauso unangenehm, als von den Würmern zerfressen zu werden. Ja, das ist eine pragmatische Einstellung, ja. Nicht. Also so tut man wenigstens auf der Medizin was Gutes. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Also die Beerdigungen werden dann geregelt von den Instituten, von den pathologischen Instituten der Kliniken. Also, du bist interessiert an Informationen, wie man das macht, wohin man sich wendet und was man da für Papiere ausfüllen muss und so weiter. Genau. Wirst du hundertprozentig von uns über unsere Zuhörer Informationen bekommen, bin ich sicher. Ja. Also ich bitte euch, die Zuhörer, uns zu mailen, domian@wdr.de und wir geben das weiter an Beate. Gut. Beate, danke. Auf dass du aber noch sehr lange lebst, wünsche ich dir sehr von Herzen. Oh ja, das hoffe ich auch. Ja. Aber eine gute Idee und ich finde das gut, wenn Menschen sowas machen. Gut. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Sherin. Stimmt das? Ja, hallo. Sherin, auch ein schöner Name. 19 Jahre alt. Grüß dich. Danke, ich grüß dich auch. Ja, und was geht's bei dir? Ja, und zwar rufe ich an, weil ich halt die starke Vermutung habe, dass mein Vater spielsüchtig ist und ja, und ich leide sehr darunter. Warum hast du die starke Vermutung? Beobachtest du ihn? Ja, und zwar, also meine Eltern kommen aus der Türkei. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja diese speziellen Männercafés unter dieser, in dieser türkischen Community. Ja, klar, kenne ich das. Gibt es ja in fast jeder Straßenecke heutzutage in Deutschland. Mhm. Und mein Vater verbringt halt in diesen Cafés sehr viel Zeit, was auch in Ordnung ist. Ich meine, ich habe das lieber, dass er dort abhängt, anstatt in einer Kneipe. Ja. Aber ja, was halt zurzeit so Trend ist, sind diese Sportwetten. Mhm. Und ja, mein Vater ist halt erst zwar berufstätig, aber zurzeit hat seine Firma geschlossen. Und er verbringt wirklich seine Freizeit nur noch dort. In diesen Sportwetten-Läden. Genau. Ja. Die sind aber getrennt von den Cafés, ne? Ich habe das Prinzip auch nicht richtig verstanden. Also ich glaube, es gibt halt solche Cafés, die sich als Internetcafé darstellen, aber eigentlich hängen da nur die Männer ab und wetten, was das Zeug hält. Und wetten, was das Zeug hält. Ach so, ja. Ihr seid Sprichwort halt. Und auf jeden Fall, mein Vater bis spät in die Nacht hängt halt in diesen Cafés ab. Das ist halt einmal ein Indiz dafür, dass das spielsüchtig ist. Ja. Und wir haben zum Beispiel heute war ein Herr von den Stadtwerken da und er hatte einen Brief in der Hand, von wegen, dass wir unsere Rechnung nicht bezahlt hätten, dass wir unser, wenn wir innerhalb von 3 Tagen nicht das Geld überweisen, dass wir uns den Strom abstellen werden. Oh. Dann haben wir noch diverse andere Mahnungen bekommen. Also mein Vater zahlt unsere Rechnung nicht mehr. Das heißt, das Geld muss für irgendwas anderes ausgegeben werden. Er hat die ganzen Finanzen unter sich. Deine Mutter hat da keinen Einblick? Doch, also sagen wir so, den größten Teil bezahlt er, weil er halt das meiste Geld verdient. Meine Mutter zum Beispiel bezahlt halt das unseren wöchentlichen Einkauf und sonst was. Aber mein Vater macht halt den größten Teil, weil halt das meiste Geld verdient. Und das Konto, das Geld, was auf das Konto deines Vaters überwiesen wird, deine Mutter hat auch keinen Einblick auf das Konto? Sagen wir so, meine Eltern hatten bis vor ungefähr einem Jahr zusammen ein Konto, aber da mein Vater wirklich so verschwenderisch ist, hatte meine Mutter keine Lust. Man hat dann in ein eigenes Konto für sich eröffnet, weil sie halt nicht wollte, dass auch ihr Geld für Mist verschwendet. Sehr schlau. Deine Mutter geht auch arbeiten? Ja. Ja. Und sie ernährt dann quasi die Familie. Sie geht einkaufen von dem Geld. Genau. Wie viele Kinder seid ihr? 3, aber ich bin die Einzige, die noch zu Hause lebt. Und ich muss dazu noch sagen, eigentlich war ich auch kurz davor auszuziehen für mein Studium. Aber ich bin extra in meiner Heimatstadt geblieben, weil ich meine Mutter nicht allein mit meinem Vater lassen wollte. So schlimm ist es. Ja. Was meint deine Mutter denn? Meint deine Mutter auch, dass er spielsüchtig ist? Ja, und zwar, mein Vater war vor vielen, vielen Jahren hatte er schon mal so eine Art Spielsucht, aber er hat das wieder in den Griff bekommen. Und wie hat er das in den Griff bekommen? Alleine? Ich weiß nicht. Also ich war damals sehr jung. Ich habe das nicht so wirklich mitbekommen. Was erzählt deine Mutter denn? Ja, also meine Mutter sagt, dass ich weiß nicht. Also ich glaube, das war einfach mit der Zeit, als wir älter wurden, hat er halt gemerkt, dass halt wir sozusagen wichtiger waren als das, was er halt gemacht hat. Und jetzt halt in den letzten Monaten, also es wird halt sehr ausgeartet, dass er halt wirklich, wie schon gesagt, nächtelang unterwegs ist. Was ist denn das für ein Typ? Was ist das für ein Typ für deinen Vater? Ist der zugänglich? Kann man mit dem reden? Kann deine Mutter mit ihm reden? Oder ist er eher so ein Herrscher und lässt niemanden an sich ran? Ja, also mein Vater, Herrscher ist jetzt vielleicht übertrieben, aber also er ist jetzt nicht so ein, vielleicht stellt sich jetzt so einen typischen türkischen Mann vor, der halt seine Familie unterdrückt oder so, also so ist er nicht. Also mein Vater ist zwar eigentlich so an sich, ist ein richtig cooler Typ, also mit dem kannst du spaßen, der ist richtig cool drauf, aber auf der anderen Seite hat er auch diese aggressive Seite, also er hat mich noch nie geschlagen, also nicht auf diese Art aggressiv. Er ist so jemand, er geht sehr schnell in die Luft, also wenn du mit ihm über ein unangenehmes Thema sprichst, und was ist nun mal ein unangenehmes Thema, also, dann klopft er sofort ab und verstehe, dann wird er ein bisschen jähzornig oder sowas. Genau, ja. Das heißt, du und deine Mutter, ihr könnt ihn nicht ansprechen auf dieses heikle Thema, dann wird er direkt wütend. Genau, ja. Schwieriges Problem, weil wenn er nicht mehr ansprechbar ist, ist natürlich sehr, sehr wenig von außen zu tun. Ja, das ist es ja. Was will man da tun? Genau. Der normale Weg ist immer erst, dass man den anderen konfrontiert mit dem, mit der Vermutung und mit ihm spricht. Ja. Dann kam dann der nächste Schritt ist, dass man dem eine Hilfe hinlegen kann, wohin er sich wenden könnte. So, aber wenn da jemand ist, der komplett mauert und dicht macht, hat man als Angehöriger eigentlich gar keine Chance. Ja. Es besteht nur die Gefahr, dass man als Angehöriger mit in den Strudel runtergezogen wird. Mhm. Und so schilderst du das ja. Deine Mutter hat ja schon klug die Notbremse insofern ein bisschen gezogen, dass sie ihr eigenes Geld geschützt hat ja. mit dem Konto. Ja. Aber wenn er sich überhaupt nicht sagen lässt und er überhaupt nicht empfänglich ist für eine Kritik oder eine Anmerkung, sind euch fast die Hände komplett gebunden. Ja. Das ist schlimm, das ist traurig. Ja. Weil da muss man mit zusehen, wie der Angehörige in sein Unglück läuft. Genau. Aber ohne, weißt du, das ist genauso bei einer anderen Sucht, wenn er jetzt Alkoholiker wäre oder so etwas, ohne die Selbsteinsicht des Betroffenen geht überhaupt gar nichts. Wie ist denn das Verhältnis zwischen deiner Mutter und ihm? Ja, das kommt halt eigentlich immer auf die Laune meines Vaters an. Also an sich haben sie eigentlich ein gutes Verhältnis, aber also mein Vater ist halt zurzeit auch, man merkt ihm die Anspannung an, also dass seine finanziellen Probleme immer höher werden, immer größer werden, meine ich. Das merkt man ihm an, weil er halt sehr schnell reizbar ist und also wenn sobald meine Mutter ein falsches Wort verliert, sofort fängt an, sich zu beschimpfen und wird richtig. Hat er deine Mutter schon mal geschlagen? Ja, aber das ist schon länger her. Aber würdest du sagen, die beiden, trotz der Schwierigkeiten, die sie haben, die lieben sich noch? Ich weiß es nicht. Also meine Mutter, die hat auch, also ich habe meine Mutter, ich habe sie auch immer wieder gefragt, Mama, warum hast du dich nie vom Papa scheiden lassen? Weil also mir haben es halt schon immer Scheidungskinder leid getan, aber andererseits denke ich lieber so, als wie ich es habe. Ja, ja. Das ist auch nicht schön, glaubt mir. Also darauf wollte ich jetzt auch hinaus und du hast jetzt selbst das Wort schon gebraucht. Also wenn gar nichts zu machen ist, dann wäre wahrscheinlich die Scheidung und die Trennung das Klügste für dich und für deine Mutter auch. Ja, aber das ist auch schon wiederum ein Problem, weil ich meine, ich erlebe meinen Vater zurzeit psychisch so labil, dass ich ihm sogar zutrauen könnte, dass er sich was antun würde. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Mutter und ich ihn verlassen, dann das wär's, glaube ich. Also ich glaube, das könnte ja nichts überstimmen. Ich meine, ich liebe meinen Vater auch. Ich meine, es ist schließlich mein Vater. Wie meinst du denn, wenn ihr, ich meine, du bist eine erwachsene junge Frau und wenn ihr beiden mit ihm, wenn ihr euch hinsetzen würdet, ich weiß es nicht, ob das funktioniert, ich frag dich aber mal. Mhm. Und wenn du sagen willst, pass mal auf, Papa, oder deine Mutter sagt, entsprechend spricht ihn auch an, die Situation ist so ernst, es muss etwas geschehen. Bitte unternimm etwas, bitte suche dir Hilfe. Wenn du das nicht tust, wird über kurz oder lang werden wir dich verlassen. Also wenn man das zumindest so sagt, dass man ihm noch auf jeden Fall eine dicke Chance gibt, zu handeln, auch richtig zu handeln, könntest du dir so ein Gespräch vorstellen? Naja, ich weiß nicht. Also einerseits schon, aber andererseits traue ich mich halt auch nicht so wirklich. Weil wie schon gesagt, wenn man halt dieses Thema aufmacht, dann, ja, er geht halt gar nicht darauf ein. Ihm muss nur klar sein, dass er auf ganz dünnem Eis geht. Ihm muss klar sein, und das müsst ihr ihm schon vermitteln, dass wenn er nichts an seinem Leben verändert, dass er seine Ehe damit gefährdet und somit seine Frau und seine Tochter verliert. Das muss ihm klar sein. Manchmal rüttelt das einen Menschen auf, der in einer Sucht hängt. Wenn er merkt, es ist ernst. Es ist ernst. Ich poker jetzt so hoch, dass ich meine ganze Familie verliere. Manch einen hat das schon aufgerüttelt. Aber das ist natürlich sehr schwierig. Das ist so ein individuelles Ding. Ja. Ich werde dich jetzt auch nochmal zurückrufen lassen, Sherin, damit du auf jeden Fall nochmal ein paar Hilfsadressen an die Hand bekommst, die du ihm irgendwie hinlegen kannst. Vielleicht. Damit du das schon mal an der Hand hast. Ich danke dir. Liebe Sherin, alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss, gute Nacht. Gute Nacht. In der Technik heute Nacht Nami Strack und unser Thema morgen heißt Vermisst, Verschwunden, Abgehauen. Möchte ja mit Leuten reden, deren Partner zum Beispiel von heute auf morgen abgehauen ist und gerne mit Leuten, die einen Menschen vermissen, der auf rätselhafte Weise verschwunden ist. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.